Hallo und willkommen beim Filamente Podcast. Mein Name ist Jerry und das hier ist die 8. Folge meines Strick-Podcasts am 11.11.2015. Ihr findet die Shownotes auf meinem Blog unter www.filamente.blogspot.de, mein Profil auf Ravelry unter Schwanengesang und Bilder von meinen Strickprojekten auf Instagram unter filamente.podcast. Hallöchen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Normalerweise würde ich mit den Projekten anfangen, die ich schon fertig gestrickt habe, aber ich habe überhaupt nichts fertig. Ich glaube, das wundert auch niemanden wirklich, wenn man bedenkt, wie viele angefangene Projekte ich letztes Mal hatte. Von daher machen wir gleich weiter mit Projekten, die in Arbeit sind. Und ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich immer gleich zur Sache komme, aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich so Schönes als Intro erzählen könnte und ich glaube, was ich so die Woche über gemacht habe, interessiert niemanden so wirklich. Deswegen, ja, bin ich da immer ziemlich schnell bei der Sache und ich hoffe, das macht keinem etwas aus. So, und dann fangen wir an. Als erstes habe ich den Oh Shimmer for Him angefangen. Das ist ein Pullover für Herren, designt von Jared Flood und ist in der Brooklyn Treat Men Collection, die zweite, glaube ich. Und dieser Pullover ist hauptsächlich in glatt rechts bzw. im Patentmuster gestrickt, ab der Achselhöhle ungefähr. Und was mir an diesem Pulli gefällt, ist eben einmal, dass er durch das Patentmuster besonders warm ist. Und zum anderen, wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass der Pulli an der Schulter eine hübsche Linienführung hat. Und ja, die fand ich ziemlich elegant. Ich habe vorher noch nie Patentmuster gestrickt. Mich hat das nicht besonders gereizt. Ich meine, es ist ein Rippenmuster, schön und gut. Und Patentmuster-Schals kenne ich zwar und ja, habe nichts dagegen oder dafür, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, hier sein zu stricken. Auf jeden Fall habe ich noch nie Patent gestrickt und ich merke gerade, dass mir das auch nicht besonders viel Spaß macht. Dieser Pullover wird, wie gesagt, erstmal glatt rechts gestrickt, von unten nach oben. Und irgendwann geht man dann in das Patentmuster über. Und obwohl man die Maschenzahl reduziert, da das Patentmuster ja ziemlich elastisch ist, muss man doch mit der Nadelstärke ein bisschen runtergehen, damit die Maße noch stimmen. Ich stricke mit Drops Nepal. Das ist ein relativ dickes Garn, ich glaube 100 Meter pro 50 Gramm und besteht zu 65% aus Wolle und zu 35% aus Alpaka, ist also relativ warm und auch dick. Und damit das eben nicht zu weit wird, muss ich das mit relativ dünnen Nadeln verstricken. Den Glattrechtsteil verstricke ich mit Nadelstärke 5,5. Wahrscheinlich könnte man auch 6,0 nehmen, aber da der Pulli wirklich warm sein soll, verstricke ich das ein bisschen enger. Und das Patentmuster muss ich in Nadelstärke 4,5 verstricken. Und wenn man bedenkt, dass meine Nadelstärke oder Fadenspannung eigentlich ein bisschen enger ist als vorgesehen und ich das weiterführen müsste eigentlich, indem ich auch das Patentmuster ein bisschen enger stricke, ich glaube, das macht gerade keinen Sinn. Was ich sagen möchte ist, ich müsste eigentlich 17 Maschen pro 10 cm haben im Glattrechtsmuster, habe aber 17 Maschen. Das heißt, eigentlich müsste ich nochmal eine Nadelstärke hochgehen, um die Maschenprobe zu treffen, mache ich aber nicht, damit der Pulli schön warm hält. Die Maschenprobe für das Patentmuster stimmt aber in Nadelstärke 4,5. Und wenn ich aber möchte, dass die Festigkeit in Relation zum Glattrechtsteil passt, müsste ich eigentlich das Patentmuster auch noch mal ein bisschen enger verstricken, also wahrscheinlich in Nadelstärke 4,0. Und das war mir dann aber doch ein bisschen zu heftig, wenn man bedenkt, wie dick das Garn ist und man es eigentlich mit Nadelstärke 5,5 oder 6 verstricken kann. Also bin ich bei 4,5 geblieben und das ist jetzt schon relativ mühselig zu stricken. Ja, es ist einfach zu eng für die Nadelstärke. Ich meine, das Muster passt, es ist elastisch und angenehm und nicht zu fest oder überhaupt da gibt es nichts dran auszusetzen, aber das Stricken ist einfach megamäßig anstrengend. Das macht mich ein bisschen traurig, weil ich eigentlich gedacht habe, das wird ein schneller Pullover und der macht Spaß und der Glattrechtsteil hat mir auch Spaß gemacht. Und jetzt zerre ich wirklich die Nadeln, die Maschen über die Nadel. Und eine Einnagelseil habe ich schon kaputt gemacht bei diesem Pullover. Das war aber noch nicht im Patentteil. Und ja, es ist einfach nicht so spaßig da, gerade und ich merke auch, dass mir das auf die Hände geht. Aber ich komme trotzdem noch schnell voran und ich hoffe, der Pulli wird bald fertig. Ich habe noch Zeit, das soll ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund von mir werden und naja, ihr wisst, wann Weihnachten ist und ich habe auch kein Problem damit, erst am 23. abzuschicken. Ich mache das immer so. Von daher denke ich schon, dass ich die Deadline schaffen werde. Es ist nur nicht so spaßig. Wobei es schon besser geworden ist. Also die ersten paar Reihen im Patentmuster waren wirklich schlimm. Auch obwohl ich eine Maschenprobe gemacht habe und die eigentlich okay war, aber in der Runde strickt man doch etwas fester. Und jetzt geht mir das schon ein bisschen einfacher von der Hand, aber ich muss doch ganz schön die Maschen über die Nadel zerren. Von daher hoffen wir einfach, dass es schnell wieder vorbeigeht. Mein zweites Projekt ist etwas ganz anderes. Und ich weiß nicht, ich habe euch schon mal einen Podcast vorgestellt, das war beim Blog. Und der Podcast heißt Knitting Pretty und ist von Emma Gelati. Das ist eine Kanadierin und sie hat mich quasi eingeführt in die Podcast-Welt, wenn man so sagen darf. Sie war einfach die erste Podcasterin, der ich zugehört habe. Und ich freue mich immer auf ihre neuen Folgen und ich höre ja auch zu, wenn sie erzählt, dass sie einen neuen Staubsauger hat oder Obst einmacht oder was auch immer. Und das mache ich nicht bei jedem Podcast, aber bei ihr, ich weiß nicht, da gefällt mir einfach alles, was sie sagt und ich höre immer bis zum Ende mit. Und sie ist ausgebildete Kunsthistorikerin, glaube ich. Irgendwie so etwas. Sie hat Mode studiert, aber nicht fertig und irgendwas mit Kunst hat sie gemacht. Und in diesem Sinne macht sie jedes Jahr einen Artalon. Das heißt, sie macht eine Craftalon eigentlich. Also bei ihren Artalons sind immer alle Handarbeiten mit inbegriffen. Das Ziel ist einfach, etwas zu stricken oder häkeln oder weben oder was auch immer, das von einem Kunstwerk inspiriert wurde. Bei ihrem ersten Artalon habe ich nicht mitgemacht. Und gerade hat sie ihren zweiten ausgerufen und ich wollte eigentlich nur mal schauen, was die so machen. Denn beim letzten Mal war es frei, welches Kunstwerk man sich aussucht. Und dieses Mal hat sie 10 Kunstwerke vorgegeben, von denen man sich inspirieren lassen kann. Und ich wollte eigentlich nur mal schauen, was sind das denn für Bilder. Und die habe ich mir eben angesehen. Also es waren nicht nur Bilder, sondern wirklich Kunstwerke aller Art. Auch architektonisches oder zum Beispiel die Maske von Tutanchamun. Und ich habe mir das angeschaut und gedacht, ja, nett, wüsste ich jetzt nicht, was man dazu stricken würde. Ach, da ist die Farbkomposition schön, vielleicht etwas in den Farben stricken, aber ich gucke nur, ich bin nicht dabei. Und dann hat sie ein Bild gepostet von Piet Mondrian, nämlich Composition 2 in Red, Yellow and Blue. Und dann hat sie mich doch noch gekriegt. Das Bild kennt ihr wahrscheinlich. Piet Mondrian ist berühmt für seine Bilder, die relativ einfach sind. Ich habe vergessen, wie die Stilrichtung heißt, aber grundsätzlich lassen sich seine bekannten Kunstwerke so runterbrechen, dass es Raster sind oder Gitternetzlinien, die vereinzelt mit Farbflächen ausgefüllt sind. Und diese Farbflächen sind oft Primärfarben oder weiß oder schwarz. Und die Composition 2 in Red, Yellow and Blue ist eben besteht aus einem großen roten Quadrat und das wird an der linken und unteren Kante umrahmt von gelben, weißen und blauen Quadraten. Und, nicht Quadraten, aber es sind eben Quader, sind Rechteckig, ne? Rechtecke, genau, wird von Rechtecken gerahmt und die einzelnen Farbflächen werden durch dicke schwarze Linien getrennt. Und da saß ich dann da und dachte mir, das will ich haben, das finde ich toll, ich bin inspiriert. Eigentlich gibt es ein Tuch auf Ravelry, das auch von Piet Mondrians Kunstwerken inspiriert wurde. Das Tuch heißt Piet on Point und ist von Nancy Whitman. Und ich hab das Tuch schon vor 1-2 Jahren auf Ravelry gesehen und es hat mir auch gefallen, aber ich meine, ihr kennt das bestimmt, ihr seht irgendwas auf Ravelry und es ist ganz hübsch. Und dann klickt man auf Gefällt mir und vergisst es wieder. So ging es mir auch mit dem Tuch von Nancy Whitman. Aber es ist mir gleich wieder eingefallen, nachdem ich eben dieses Bild gesehen habe bei der Gruppe von Gelati. Und ich habe erst überlegt, dieses Tuch zu stricken. Das ist ein Dreieckstuch in kraus rechts, das eben verschiedene Farbflächen hat in Primärfarben und Weiß und auch diese schwarzen Gitternetzlinien hat. Ich habe mich aber aus verschiedenen Gründen dann doch gegen das Tuch entschieden. Der eine ist, das Tuch ist inspiriert von der Machart Piet Mondrians, aber es ist jetzt keinem Bild speziell nachempfunden. Was an sich von der Kreativität oder Denkleistung her die größere Sache ist. Ich meine, etwas eins zu eins nacharbeiten kann jeder, aber sich das Konzept anzuschauen, zu abstrahieren und etwas Eigenes daraus zu machen, ist ja doch eine größere Denkleistung. In meinem Fall war es aber nicht, was ich wollte. Zum anderen stört mich auch das Kraus rechts. Ich meine, klar, das kann ich auch selber eigenhändig in glatt rechts machen, aber dann kann ich es auch irgendwie auch mir selbst überlegen, besonders wenn mir die Komposition der Farben nicht gefällt. Ich habe ein Projekt gesehen auf Ravelry, das mir sehr gut gefällt und das ich so prinzipiell auch nehmen würde, aber das ist eben auch nicht wirklich einem speziellen Bild nachempfunden. Und ich möchte eben diese Composition 2 haben. Ich habe daher mir selbst etwas überlegt und fange mit einem roten Dreieckstuch an. Ich habe dafür extra Garn gekauft und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich eigentlich Garne in den Farben da habe. Das wäre alles Sockenwolle von Supergarne und obwohl ich an den Füßen und in der Hand das Garn von Supergarne relativ weich finde, die Sockenwolle, möchte ich es doch nicht am Hals haben. Ich habe mir mal ein Tuch aus Sockenwolle aktiv gestrickt und ich mochte es nicht allzu sehr. Ich hätte es tragen können. Ich habe auch jahrelang einen Schal aus Filzwolle getragen und habe das ausgehalten, aber wenn man die Wahl hat, hätte man es doch gerne weicher. Also bin ich in das Wollgeschäft gegangen und habe mir zwei, drei Knäule gekauft. Rot und Weiß habe ich von Lana Grossa, Malenwald Merino. Die wollte ich eh schon immer mal probieren. Und fast hätte ich alle Farben in der Merino gekauft, weil ich mir gedacht habe, naja, das Tuch soll doch weich sein und sie hat alle Farben da, so nach dem Motto, nimmst es doch. Aber dann dachte ich mir, naja, an den Hals kommen hauptsächlich der rote Teil und vielleicht etwas vom Weißen. Die sollten dann schon Merino-Wolle sein oder irgendetwas, das dich nicht kratzt. Der Rest, da kannst du echt die Sockenwolle nehmen, die du da hast, besonders da du die passenden Farben hast. Das Weiß ist eben ganz normal weiß und das Rot, da haben sie zwei verschiedene da gehabt. Eines war etwas heller und tomatiger, meins ist etwas dunkler, aber immer noch ein ziemlich neutrales Rot. Gelb habe ich noch dazu gekauft, das habe ich nicht im Wollgeschäft gekauft, sondern bei Idee, und zwar ein kleines Knäuel My First Regia. Ich habe mir dieses Garn noch nie angeschaut, ich habe immer die Mini-Knäule gesehen und habe nicht ganz verstanden, wozu die da sind. Und habe mir gedacht, naja, wahrscheinlich sind sie einfach so klein damit, wenn Leute hauptsächlich Babysöckchen stricken und wirklich nichts anderes, kein ganzes Knäuel kaufen müssen zu 50 Gramm oder gar 100 Gramm und da 20 Babysockenpaare draus machen müssen, um es aufzubrauchen. Und ich habe aber gesehen, das ist wohl mehr zerisierte Wolle, wenn das der richtige Ausdruck ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das heißt. Ich weiß, dass Baumwolle oft mehr zerisiert ist und dass das macht, dass die Baumwolle mehr glänzt. Oder ist das das Glasieren? Oder ist das beides dafür? Weiß ich nicht. Aber auf der Banderole steht, dass das die Wolle besonders weich macht. Soll mir recht sein, es soll an den Hals, dann darf es auch gerne weich sein. Dann fehlen mir, ich habe damit Weiß, Rot und Gelb. Somit fehlen mir noch Blau und Schwarz. Und da nehme ich, wie gesagt, einfach Supergarn aktiv, was ich schon da habe. Und ich habe das Dreieckstuch auch schon angefangen in glatt rechts, weil ich finde, dieses Bild besticht durch seine Klarheit. Und das dann imitiert zu wollen, indem man in kraus rechts strickt, finde ich da nicht so sinnig. Obwohl ich sagen muss, dass ich meine Krausrechtstücher eigentlich fast lieber trage als meine Glattrechtstücher, weil die einfach weicher und bequemer und flauschiger sind irgendwie. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, in Glattrechts zu stricken, der Optik wegen. Und ich wundere mich eh darüber, dass ich dieses Tuch stricke, weil ich glaube, ohne den Atalon würde ich das gar nicht machen, auch wenn ich das Bild sonst so in der Galerie oder im Internet gesehen hätte. Aber damit hat es mich irgendwie bekommen. Ja, ich habe Zeit bis zum 10. Januar, glaube ich, bis dahin geht der Artelong. Und ich glaube, Angelati hat auch nichts dagegen, wenn jemand von euch da vorbeischaut und vielleicht Lust hat, mitzumachen. Von daher schaut doch gerne mal vorbei. Mein drittes Projekt ist ein paar Socken. Und zwar sind das die Portland Gussets von Janissima. Ich habe schon einige Muster von Janissima gesehen und aber noch nie etwas davon gestrickt, weil ich mir ihr Gratis-Muster angesehen habe auf Ravelry und mir das viel zu kompliziert aussah von der Chart her. Wenn ich Socken stricke, stricke ich eigentlich Dinge, bei denen man nicht nachdenken muss und bei denen man keine Chart folgen muss. Und das geht bei ihren Socken natürlich nicht, obwohl die sehr schön sind. Diese Portland Gussets sind Socken mit einer Herzchenferse, die sich dadurch auszeichnen, dass der Spickel nicht wie normal gestrickt wird, indem man einfach von oben nach unten strickt und den Fersenlappen und dann Maschen aufnimmt für den Spickel, die man dann wieder abnimmt. Oder eben die gegenteilige Weise von Toe-Up. Sondern das sind auch Toe-Up-Socken, bei denen die Spickelzunahmen ja in einer Art Rippenmuster gearbeitet werden. Und man nimmt dann so zu bzw. ab, dass diese Rippenmuster eine Art ja, Diamantmuster ergeben. Also ich weiß nicht, wie das auf geometrisch heißt, aber es sieht eben aus wie ein Quadrat quasi, das man auf die Spitze gestellt hat. Und ich finde das ziemlich schön. Es wird eben gemacht durch, die Ränder werden durch verschränkte rechte Maschen definiert und dazwischen hat man eben einen Wechsel aus rechten und linken Maschen. Ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Ich verlinke das Muster auch. Und ich bin darauf gekommen, dieses Muster zu stricken, weil ich eigentlich eine Strickflaute hatte. Und ich weiß nicht warum, aber mich deprimiert das total und ich sehe das auch bei anderen, dass die halb dran verzweifeln, wenn sie keine Lust zu stricken haben. Mir geht es da nicht anders und ich habe dann überlegt, was kann ich machen, dass ich wieder Lust auf Stricken bekomme. Und dann dachte ich mir, ich habe selbst gefärbte Sockenwolle und ich weiß überhaupt nicht, wie die sich verhält beim Stricken, wie das aussieht, ob es pult, ob es streift, keine Ahnung. Dann kann ich doch das verstricken und mich daran erfreuen, zu entdecken, wie sich die Farbflächen verhalten. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich finde eben durch diese vielen linken Maschen am Spickel ist das Muster besonders für handgefärbte Wolle geeignet, weil es dann nochmal mehr die verschiedenen Farben rausbringt, finde ich. Weil man bei linken Maschen ja das immer so hat, dass wenn man zum Beispiel Streifen in Glattlink strickt, die Übergänge immer zweifarbig sind. Und den Effekt hat man dann ja quasi die ganze Zeit mit handgefärbter Wolle. Man soll das Muster wohl aus dickerer Sockenwolle stricken, ich glaube aus Sechsfachwolle und mit Nadelstärke 2,5. Meine Sockenwolle ist ganz normal vielfädig und ich verstricke mit Nadelstärke 2,0. Das ist an sich ein bisschen fest, aber ich hatte einfach keine andere Nadel frei und dachte mir, das wird schon gehen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn meine Socken ein bisschen fester sind. Tatsächlich mag ich sie am liebsten frisch aus dem Trockner, wenn sie richtig eng anliegend sind und nach einer Weile lockern sie sich eher am Fuß. Von daher denke ich, das ist unproblematisch. Also die Socke passt auf jeden Fall. Und es ist wirklich nur Singular, eine Socke. Ich habe die eine angefangen. Und über die Hälfte gestrickt, das heißt, die Ferse habe ich auch schon gemacht und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Ich denke, ich bin auch generell kein Sockenstricker und ich habe keine Ahnung, wie viele angefangene Socken, die aus einer ähnlichen Motivation entstehen. Ich brauche irgendetwas, das schnell fertig wird oder das mein Interesse kurzzeitig weckt und dann kommen sie doch wieder in die Ecke. Was schade ist, weil ich Socken dringend brauchen könnte. Aber ja, mir macht das irgendwie nicht so Spaß. Ich habe auch beim Socktober nicht großartig mitgemacht. Ein paar Socken habe ich fertig bekommen und einen Kniestrumpf gestrickt und das war's. Von daher hätte ich gerne eine Oma, die mir Socken strickt, aber ja, ich habe keine, ne? Also ich habe eine Oma, aber sie strickt mir keine Socken. Sie häkelt nur Filet-Häkelein, Fenster, wie heißen die? Gardinen und Tischdecken und sowas. Und die kann ich mir schlecht an den Fuß packen. So, das sind die Portland Gussets von Janissima und ich habe noch zwei angefangene Projekte, von denen ich euch erzählen kann. Das eine ist die Lobelia, die kennt ihr schon. Das ist ein Top-Down-Cardigan als Raglan von oben. Dessen Besonderheit die Raglan-Zunahmen sind, die ergeben nämlich eine Art Blumenranke. Das Muster ist in Pompom Quarterly Ausgabe 4 und ja, kann man kaufen, da muss man das ganze Heft kaufen und das hat 9 Pfund umgerechnet 13 Euro gekostet. Das letzte Mal, als ich von der Lobelia erzählt habe, habe ich glaube ich gerade die Ärmel abgeteilt. Inzwischen habe ich auch verkürzte Reihen und Pfeil oder ich will nicht Bastards sagen, was ist denn das deutsche Wort für Bastards? Extra Zunahmen für den Busen gemacht und verkürzte Reihen. Und dann habe ich den Cardigan wieder liegen lassen, weil es da nur noch an den glatt rechts Teil ging. Nee, glatt links. Der Pulli wird in glatt links gestrickt. Und ich das relativ langweilig fand. Und ich mache das mit meinen Strickprojekten so, ich habe immer relativ viele. Und wenn ich auf eines gerade keine Lust habe, nehme ich halt ein anderes. Und mich stört das nicht großartig oder bedrückt mich nicht, weil ich weiß, irgendwann wird alles fertig und was nicht fertig wird, wird halt geribbelt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in einem Jahr 20 Sachen anfange und am Ende des Jahres nichts fertig geworden ist. Deswegen macht mir das nicht so viel aus. Und so war das auch bei der Lobelia. Als ich sie jetzt wieder in die Hand genommen habe, hatte ich total Lust drauf. Sogar auf den langweiligen Glattlinksteil. Nicht mal die Rückreihen haben mich gestört. Eine Weile habe ich versucht, rückwärts zu stricken, das heißt die Rückreihen zu stricken, mit der linken Hand, anstatt mit der rechten Hand linke Maschen stricken zu müssen. Das fand ich aber fast mühseliger als linke Maschen. Und mir hat auch nicht gefallen, dass dann alle rechten Maschen verschränkt abgestrickt werden müssen. Deswegen habe ich einfach wieder ganz normal mit der rechten Hand gestrickt. Ich stricke die Lobelia aus Wollmeise Pure in der Farbe Gloire de Dijon. Und ich alterniere inzwischen. Das habe ich erst angefangen, nachdem ich mit den verkürzten Reihen fertig war, weil ich mir gedacht habe, solange sich die Maschenzahl die ganze Zeit ändert, brauche ich mir keine Gedanken über Pooling machen. Und jetzt stricke ich eben flach, ohne dass sich die Maschenzahl großartig ändert. Ich mache zwar Taillen ab und Zunahmen, aber das wird keinen so großen Einfluss haben. Und deswegen alterniere ich ab hier, damit ich eben kein Problem mit Pooling habe oder mit ändernden Farben, genauso. Davon kann ich eigentlich nicht so viel erzählen. Wie gesagt, jetzt kommt der langweilige Glattlinksteil. Aber ich habe jetzt doch Lust, den Cardigan fertig zu stricken. Ich habe ihn irgendwann im Sommer angefangen und habe mir dann gedacht, naja, eigentlich ist da was für die Übergangszeit und die ist ja jetzt vorbei. Für den Herbst ist das nicht wirklich was, es ist ja keine Herbstfarbe, also kann ich ihn in die Ecke legen. Allerdings habt ihr selber mitbekommen, dass dieser Herbst oder Winter relativ mild ist, sodass ich glaube, dass ich ihn doch tragen könnte. Besonders da ich ja hauptsächlich in geschlossenen Räumen unterwegs bin. Das heißt, wenn ich meine dicke Winterjacke drüber habe, oder vielleicht ein bisschen ziehen und über den Cardigan nochmal was Dickeres habe, dann überlebe ich damit draußen auf den Weg in die Uni oder nach Hause. Und in den geschlossenen Räumen sollte der Cardigan dann eigentlich reichen. Und da diesen Winter Pastelltöne eh in sind, habe ich noch eine Motivation mehr, den Cardigan zu stricken. Ich meine, an sich interessiere ich mich nicht dafür, ob das jetzt modern ist oder nicht, weil das eh nicht meine Farbe ist. Und ich nicht weiß, was mich geritten hat, als ich das Garn gekauft habe. Aber ich nehme jede Motivation, die ich kriegen kann. Von daher, was kann stören, einmal im Trend zu sein? Nichts, ne? Also von daher. Das letzte Projekt ist mein Beatnik. Von dem habe ich euch auch schon erzählt. Das ist ein Zopfmusterpulli von Nora Gorm. Den gibt es gratis auf der Website von Nitti. Ich weiß nicht in welchem Jahr, ich glaube 2007, aber das ist doch nur geraten. Und das ist ein Pulli, der zwei verschiedene Zopfmusterarten hat. Einmal hat er ein breiteres Panel von Zöpfen, die eine Art Gitternetzlinie ergeben. Und links und rechts wird diese Linie gerahmt durch breitere Tulpenzöpfe, die sich ihrerseits nochmal mit dünneren Tulpenzöpfen abwechseln, die verdreht sind. gekordelt quasi. Und ich finde das sehr schön. Das ist eines der ersten Modelle, die ich auf Ravelry geliked habe. Und ich stricke den Pulli aus zweifädiger Holz Supersoft, genau in der Farbe Sunset. Das ist ein Gelb mit roten Flecken drin, die das Ganze relativ warm und orangig aussehen lassen. Das letzte Mal, als wir uns gesprochen haben, war ich so bei der Hälfte des Rückenteils und ich bin noch immer im Rückenteil. Irgendwann hatte ich nämlich keine Lust mehr auf den Pullover. Und das liegt daran, dass ich die ganze Zeit dachte, naja, bald habe ich einen Meilenstein, bald bin ich fertig. Zum Beispiel, bald kann ich die Taillenabnahmen beginnen. Ach nein, ich muss doch noch einen Rapport stricken. Dann jetzt kann ich die Armausschnitte beginnen. Ach nein, ich muss doch noch einen Rapport, das reicht nicht. Dann dachte ich, naja, jetzt kann ich die Schulterschrägen machen. Nein, mir fehlt noch eins oder sogar zwei Rapporte. Und das hat mich immer frustriert, dieses Gefühl, gleich habe ich es und dann hatte ich es doch nicht. Sodass ich ihn dann doch weggelegt habe. Aber vor ein paar Tagen habe ich ihn dann wieder hervorgenommen und einen Rapport rangestrickt und angehalten und dachte mir, eigentlich ist das Ganze doch von den Maßen her so, dass ich jetzt die Schulterschrägen machen könnte. Im Musterstand aber stricken sie noch 5 zusätzliche Zentimeter, bevor sie die Schulterschrägen beginnen. Und da war ich erstmal ein bisschen irritiert und habe den Pulli erstmal gewaschen und dann nochmal angehalten. Und als ich meine Ärmel gewaschen habe, die im Perlmuster sind, sind die ziemlich gewachsen nach der Wäsche längsweise. Beim Pullover mit dem Zopfmuster war das aber nicht der Fall. Ich denke, die Verzopfungen sind da einfach ein bisschen restriktiver. Ich habe das Ganze nicht geblockt, sondern wirklich nur hingelegt. Und das war nach dem, also frisch gewaschen, 2 cm länger. Was die Armausschnitte betrifft, aber das hat sich dann wieder ergeben, nachdem das Ganze trocken war, sodass ich noch einen Rapport stricken muss, bevor ich die Schulterschrägen machen kann. Bei dem Beatnik bricht mir gerade auch ein bisschen das Genick, dass ich die ganze Zeit denke, gleich ist Winter und dann kann ich keinen gelben Pulli gebrauchen, weil Beatnik in der Farbe ist für mich ein Herbstpullover. Und deswegen meinte ich auch gerade mit dem Lobelia, wenn dann alle anfangen, rosa zu tragen oder ich mich super modern fühlen kann im Winter mit meinem pastellrosa Cardigan, dann motiviert mich das ein bisschen beim Stricken. Und beim Beatnik habe ich das gegenteilige, den gegenteiligen Effekt, dass ich mir denke, im Winter brauche ich keinen herbstlich gelben Pullover, das passt nicht. Wobei das eigentlich egal ist, wenn er fertig wäre, würde ich ihn genauso tragen. Und ich würde den Lobelia ja auch dann tragen, wenn Pastellfarben voll out sind. Die meiste Zeit sind Pastellfarben eh out, von daher. Aber wie gesagt, es gibt einen extra Motivationsschub. Ich verstricke eine ganze Krone. Das sind 500 Gramm, die habe ich direkt in Dänemark bestellt. Und ich glaube, es wird noch genug übrig bleiben für ein weiteres Projekt. Ich habe das Ganze nicht gewogen, aber ich habe schon 2 Ärmel. Die muss ich zwar wieder ribbeln, aber prinzipiell habe ich 2 Ärmel gestrickt. Und das Rückenteil fast fertig und ich habe, glaube ich, 1/3 verbraucht von dem, was ich habe. Von daher schaue ich mal, wie viel übrig bleibt. Vielleicht kann ich dann noch einen Pullover stricken. Und was mir da gefallen würde, wäre wieder ein Brooklyn Tweed Muster. Und zwar der Natsumi von einer Designerin, deren Namen ich vergessen habe. Und das ist ein quergestrickter Pullover, auch mit Zopfmuster an der Schulterpartie. Und wie erkläre ich das? Also ich verlinke eh das Muster, aber das ist eben ein quergestrickter Pullover, der an der Passe Tulpenzöpfe hat und auch ein kleines bisschen Lace-Muster, das fällt nicht wirklich auf. Und die Ärmel werden dann separat nochmal dran gestrickt. Und dieser Pullover fällt eben relativ weit und ein bisschen kastig, aber nicht so sehr, dass es unschmeichelhaft aussehen sollte. Ich habe nämlich schon gemerkt, dass diese ganzen weit geschnittenen Pullover modern sind und ich finde das auch hübsch. Aber bei meiner Figur achte ich immer ein bisschen drauf, körpernahe Dinge zu tragen. Jetzt nicht unbedingt die Pellwurst, aber ich denke, in sackartigen Dingen sehe ich eben ja aus wie ein Sack. Deswegen meide ich die eher. Beispielsweise den Boxy, den jetzt wahrscheinlich auch jeder gestrickt hat von Giorgi oder Jorge Lucatelli. Den finde ich zwar hübsch, Aber ich glaube, ich würde darin furchtbar aussehen. Er würde an mir einfach nur abstehen durch die Oberweite und mich noch ein Stückchen dicker aussehen lassen, als ich bin. Deswegen lasse ich von solchen Sachen immer die Finger. Aber ich glaube, beim Natsumi habe ich das Problem nicht so sehr. Und was mir auch gefällt, ist, dass der Bund oder die untere Kante abgerundet ist. Nach vorne gibt das quasi eine Art Parabel. Und auf dem Rückenteil ein U. Und das finde ich auch nochmal hübsch und schmeichelhaft. Aber wie gesagt, den kann ich eh erst stricken, wenn ich das Garn übrig habe. Genügend Garn übrig habe. Ich habe den Pulli schon mal angefangen aus einem Senfgelb. Nämlich, es war von Wollmeise ein Lace-Garn. Ah, Olio Vergine. Was jetzt wahrscheinlich niemand außer mir als Senfgelb bezeichnen würde. Aber das war mir dann doch zu glatt her, von der Struktur her. Nicht so wirklich, was ich wollte. Von daher habe ich das wieder geribbelt. Aber der Natsumi, der steht noch in weiter Ferne. geplant habe ich aktuell nichts wirklich. Allerdings habe ich in letzter Zeit eine relativ starke Obsession für Tweedgarne entwickelt. Ich merke, dass das bei mir auch jahreszeitenabhängig ist. Solange es warm ist, stehe ich total auf Lace-Garne oder auf Garne von Wollmeise, die schön glatt sind und schön bunte, grelle Farben haben. Naja, bei grelle Farben trage ich nicht, aber ich meine, ihr kennt die Farben von Wollmeise. Und im Winter mag ich lieber Tweed-Garne, die relativ dunkel sind. Ich denke, es ist ganz normal. Oft ist es ja so, dass im Winter eher dunkle Farben getragen werden und im Sommer eher helle. Und zum einen schlägt sich das nieder in meiner, darin, dass ich gerne Drops Nepal mag. Ich verstricke jetzt den zweiten Pulli daraus. Entschuldigung. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich gerne meinen Beatnik auch aus Drops Nepal gestrickt hätte, allerdings hatten die keine Farbe, die mir gefällt. Und aktuell stehe ich total auf Blut bzw. Weinrot. Und ich hoffe, niemand pausiert, nachdem ich Blut gesagt habe, denn aktuell stehe ich ziemlich auf Blut. Klingt ein bisschen komisch. Auf jeden Fall hätte ich gerne ein tiefrotes Tweedgarn. Klingt einfach, ist aber nicht so. Von Drops Nepal gibt es zwar ein schönes dunkles Rot, das ist aber nicht miniert und schon gar nicht ein Tweedgarn. Allgemein habe ich eine Weile versucht, Tweedgarne durch Holzgarn zu substituieren. Sowohl mein Hugo als auch der Beatnik. Als auch, ich glaube, da ist noch ein dritter Pulli, genau, von der Natsumi, von dem ich erzählt habe. Das sind eigentlich Garne, für die ich gerne ein Tweedgarn hätte. Am liebsten das von Brooklyn Tweed, weil zwei der drei Muster, die ich genannt habe, sind von Brooklyn Tweed und sehen sehr schön aus in den Musterprojekten. Allerdings ist mir Brooklyn Tweed einfach zu teuer und Holz wird generell als Substitut dafür gehandelt. Allerdings, trifft das für mich nicht so sehr zu, weil ich bei den Holzgarnen einmal den rund gesponnenen Faden vermisse und zum anderen auch wirklich die kontrastfarbenen Tweed-Einschlüsse. Für meine beiden Zopfmusterpulli, also Beatnik und Hugo, verwende ich die Garne doppelfädig. Und ich meine, das Garn ist schön und es ist meliert. Die Supersoft eher als die, wie heißt das Garn? Coast, aus der ich Hugo stricke. Aber der Faden ist nicht so rund, deswegen kommt das Zopfmuster nicht so sehr heraus, wie ich es gerne hätte. Und die Tweed-Einschlüsse, es sind keine wirklichen Einschlüsse, so wie man sie kennt, sondern es sind einfach Farbpunkte oder Flecken in einer sich abhebenden Farbe. In meinem Fall bei Sunset eben rot auf gelb. Und das macht die Farbe schon interessanter, aber es ist eben doch nicht so wie bei Brooklyn Tweed. Was absolut okay ist, ich finde die Garne trotzdem schön und ich würde sie auch trotzdem wieder kaufen. Und ich finde sie auch total günstig, wenn man bedenkt, dass ich ja mehr als ein Oberteil für 40 Euro haben kann, wenn ich eine Krone kaufe. Aber es ist halt nicht das, was ich dachte, dass es sei. Und dann habe ich mal im Internet ein bisschen weitergesucht, was wäre denn ein Garn, das diesem Brooklyn Tweed näher kommt. Bei Tichiro gibt es eine Auflistung von Garnen, die sie für ähnlich hält. Für mich war da aber nichts dabei. Sie spricht einerseits auch von Holz, was ich jetzt versucht habe in zwei Qualitäten. Ich hatte die Coast und die Supersoft. Und beides war nicht so wirklich, was ich wollte. Was noch offen steht, ist die Samarkand. Coast ist zur Hälfte aus Baumwolle, zur Hälfte aus Merino-Wolle. Und obwohl das verschiedene Fasern sind, schaffen sie es doch, die Farbe ziemlich einheitlich zu färben. Das heißt, das Garn ist nicht sonderlich meliert. Die Supersoft ist zwar nur 100% Shetlandwolle, ist aber trotzdem interessant gefärbt durch verschiedene farbige Flecken, aber doch nicht so wirklich tweedig. Die Samarkand besteht wieder aus zwei Fasern. Ich glaube, das ist wieder Shetlandwolle, bin aber nicht sicher, und Seide. Und da ist es schon so, dass die Seide sich abhebt, weil sie die Farbe scheinbar nicht so annimmt wie die Schurwolle. Aber das ergibt durchaus einen interessanten Effekt, aber nicht den, den ich mir wünsche. Kann auch sein, dass ich mich irre, wenn ich das Garn in die Hand bekomme und denke, ah, doch, das sieht genauso aus wie Brooklyn Tweed. Ich glaube es aber nicht, weil die Farben eben nicht Kontrastfarben sind, sondern eher, ja, die Farbe einfach anders annehmen als die restliche Faser. Und so ging es mir dann mit allen Garnen, die ich mir angeschaut habe, wie Tichiro vorgestellt hat, sodass ich mir dachte, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Ich muss dieses Garn mal haben. Und meine Schwiegermutter ist auch eine Strickerin und eigentlich schenkt sie mir zu allen Gelegenheiten Garn oder einen Garngutschein. Und sie hat mich auch schon gefragt, was ich mir dieses Jahr wünsche. Und ich meine, ich habe alles, was soll ich mir wünschen? Also haben wir uns wieder auf Garn verständigt. Und dann dachte ich mir, naja, wenn sie mir schon Wolle schenken möchte, dann nehme ich doch gerne was von Brooklyn Tweed. Ein oder zwei Stränge. Und das habe ich dann meinem Freund gesagt. Und der weiß ja auch nicht, was er mir schenken soll. Deswegen meinte ich, naja, wenn sie mir einen Strang schenkt und du mir einen Strang schenkst, dann bin ich glücklich. Dann kaufe ich mir den Rest selbst dazu. Zu Weihnachten. Geht um die Weihnachtsgeschenke. Und er meinte, ja, aber du kannst doch da mit 1, 2 Knäuel nichts machen. Wie viel brauchst du denn? Und ich habe erst wieder abgewiegelt, naja, dieses Garn ist so teuer. Ich bin echt froh, wenn ich nur 1, 2 Stränge geschenkt bekomme und dann kaufe ich mir den Rest selbst. Meiner megamäßigen Kalkulation nach hätte mich nämlich ein Pulli 85 Euro gekostet. Und fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Prinzipiell peile ich für meine Pullover immer 50 Euro an, bin aber oftmals drunter. Irgendwas zwischen 35 und 40 Euro zahle ich oft. Und das teuerste, das ich bislang hatte, ist die Seide, die ich von Dye vor Jahren gekauft, aber noch nicht verstrickt habe. Das hat mich 60 Euro gekostet für ein Oberteil oder die Menge, die für ein Oberteil ausreichen würde. Und da dachte ich mir, naja, 85 Euro, das ist schon teuer und so viel würde ich an sich nicht ausgeben, aber wenn ich 1, 2 Stränge geschenkt bekomme, dann brauche ich bloß die 50 Euro ausgeben, die ich generell immer anpeile und das passt dann schon. Ja, dann habe ich aber nochmal nachgerechnet, weil mein Freund gerne gemeint hätte, wir schenken dir eine Pullovermenge und dann bist du glücklich. Und dann habe ich gemerkt, so ein Pulli würde mich, je nachdem, ob ich Loft oder Shelter nehme, Loft ist die dünnere Variante, 120 bis 150 Euro kosten. Dann stand ich erstmal da und habe blöd geguckt und habe dann zu meinem Freund gemeint, weißt du was, vergiss es, ich habe mich verrechnet und das Ganze ist doch teurer, als ich dachte. Und das, ja, dass mich das traurig macht, ist übertrieben, aber ich, ja, finde es schade. Ich hätte das Garn gern mal probiert. Ich finde, sie haben schöne Farben. Ich sehe in Podcasts dauernd das Garn und die haben das Rot, das ich suche, nämlich Long Johns. Und ich hätte gerne ein Zopfmusterpullover aus Shelter in dieser Farbe. Aber 150 Euro finde ich dann doch ein bisschen arg viel. Ich habe mir dann zwischenzeitlich überlegt, ich weiß ja gar nicht, ob das Garn so toll ist. Ich meine, das ist 100% Schurwolle, irgendein regionales Schaf. Bei Brooklyn Tweed. Keine Ahnung, also ich habe vergessen, wie das Schaf heißt, aber es ist keine Edelrasse. Es ist halt einfach ein lokal verfügbares Schaf für die. Und die Wolle ist relativ kratzig. Das sind keine Edelfasern dabei. Gut, es ist in den USA hergestellt, aber Lana Grossa ist auch in Italien hergestellt. Und Italien ist jetzt auch kein Billiglohnland. Und ich meine, klar kann man sagen, Italien hat viele Immigranten und kann sein, dass die das Garn da herstellen. Ja, ist aber auch nicht gesagt, dass die Brooklyn Tweed Garne von Einheimischen hergestellt werden oder dass die Leute da viel verdienen. Es steht nur da, es ist dann in den USA hergestelltes Garn. Und ich weiß nicht so recht, wofür man das Geld zahlt. 50 Gramm kosten bei Loft 13 Euro und für Shelter 15 oder umgekehrt. Und das ist schon megamäßig teuer. Wenn ich mir anschaue, meine handgefärbte Seide hat 30 Euro für 100 Gramm gekostet. Und das ist eben Seide und handgefärbt. Und Brooklyn Tweed ist ja normale Schafswolle und industriell gefärbt. Und ich weiß jetzt nicht, warum das so teuer ist. Aber das Garn gefällt mir einfach so gut. Deswegen habe ich überlegt, kaufe ich mir doch eine Menge, die für eine Mütze reicht, und dann kann ich das Garn mal sehen. Weil wer weiß, am Ende gebe ich die 150 Euro aus und dann kommt das Garn und ich denke, das war es jetzt nicht wert. Auf der anderen Seite finde ich aber 30 Euro für eine Mütze ziemlich teuer. Und ich sehe mit Mützen auch ziemlich blöd aus. Ich habe eine Mütze. Eine selbstgestrickte. Ich habe vergessen, wie das Muster heißt. Das war eins der ersten Dinge, die ich dieses Jahr gestrickt habe. Fairy Snow Cap, glaube ich. Oder Snowy Fairy Cap, irgendwie so. Das ist eben eine Mütze, die eine Art Lace-Muster hat am Oberkopf und der Rest ist in einem verschränkten Rippenmuster gestrickt. Und die Mütze an sich ist schön. Mir gefällt die Farbe, mir gefällt das Muster, aber ich sehe einfach aus wie ein Depp, wenn ich sie trage. Und da habe ich nicht so viel Lust, eine Mütze aus teurem Garn zu stricken, um dann auszusehen wie ein Depp mit einer teuren Mütze. Deswegen bin ich da auch ein bisschen am Zweifeln. Und jetzt ist es einfach so, dass ich das Garn mir anschaue und mir denke, ich würde es gerne mal sehen. Hier hat es leider niemand in den Geschäften. Ich kann es mir nicht anschauen. Und ja, blöd. Jetzt schmachte ich der Sache quasi hinterher. Und ja, wahrscheinlich ist es gar nicht so toll, wie ich denke. Deswegen habe ich weiter geschaut nach Alternativen. Ich habe dann gehört, dass die meisten Tweedgarne, die auf dem Markt sind und den Namen Donegal tragen, eigentlich aus ein und derselben Spinnerei kommen und dass es dieses Garn relativ günstig bei der Wool Factory gibt. Und dieses Garn wird zum Beispiel unter dem Namen Langdonagel gehandelt und es gibt es bei uns im Wollgeschäft. Deswegen bin ich heute mal hingegangen, habe es mir angeschaut. Das ist eben ein Tweedgarn, das aus 100% Merino besteht. Und ich fand schon von den Farben im Internet her, dass das nicht so wirklich das ist, was ich suche, aber ich habe es mir mal angeschaut. Und es ist wirklich nicht, was ich suche. Zum einen ist es schon so, dass ich ein nicht allzu gleichmäßig gesponnenes Garn suche, so wie es auch die Brooklyn Tweed ist. Aber ich finde, bei diesem Garn ist das ein bisschen übertrieben. Also das sieht wirklich aus wie ein Spinnversuch eines Anfängers mit sehr dünnen und sehr dicken Stellen. Was okay ist, die hatten auch Tücher aus diesem Garn und das sah auch schön aus, aber es ist halt nicht das, was ich suche. Dann habe ich mir Donegal von Davy Bliss angesehen und ich weiß nicht, ob die Wool Factory das auch hat, bloß ohne den Markennamen. Und ich fand dieses Garn ziemlich hübsch. Es ist gleichmäßiger gesponnen, aber nicht zu gleichmäßig, dass es zu, ja, ich möchte nicht sagen langweilig, aber ich weiß nicht, ob rüberkommt, was ich suche. Ich mag eben diesen rustikalen Effekt und deswegen suche ich ein Garn, das so ein kleines bisschen ungleichmäßig aussieht. Und bei Langdonagel ist das ein bisschen arg viel. Bei Debbie Bliss gefällt mir die Struktur des Garnes total. Aber es war halt einfach nicht die richtige Farbe. Ich suche, wie gesagt, dieses Weinrot, Dunkelrot und sie hatten zwar ein dunkles Rot, aber das war nicht, was ich suchte. Und insgesamt fand ich sowohl bei Langdonagel als auch bei Debbie Bliss, ich fand die Farben irgendwie unspektakulär. Bei Brooklyn Tweed, ich meine, ich habe die Farben nur online gesehen und der Fotograf schießt wirklich tolle Bilder und das sieht alles zum Reinbeißen aus und vielleicht sieht das in der Hand auch nicht so super aus. Aber auch ohne den Vergleich mit Brooklyn Tweed fand ich die Farben ein bisschen einfach gefärbt. Also ich kann es nicht ganz beschreiben, aber mir hat er nichts wirklich gefallen. Es gab nicht wirklich eine Farbe, bei der ich mir gedacht habe, boah, die ist toll. Eine Farbe gab es, die ich relativ gut fand. Es war so ein Schwarz oder Dunkelbraun oder Dunkelgrau mit bunten Tweed-Einschlüssen. Das hat mir schon gefallen, aber war jetzt nichts, was ich aktuell brauche. Und insgesamt fand ich die Farbkomposition einfach nicht so schön. Das sah halt einfach aus nach, naja, wir haben eine Farbe und da hauen wir kontrastfarbene Punkte rein und das passt dann schon so nach dem Motto. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Sie hatten allerdings noch Tweed-Garne von Rowan, nämlich Felted Tweed. Und das ist ein Garn, das mir auch schon lange gefällt, weil ich mir gerne die Muster von Marie Wollin anschaue. Das sind oftmals Einstrickmuster, für die sie die Felted Tweed verwendet. Und das Garn finde ich wirklich schön. Aber, wie gesagt, es hatte auch nicht die Farbe, die ich suche. Und jetzt hocke ich da wie die mäkelige kleine Prinzessin und sage, ja, das sind zwar alles rote Tweed-Garne, aber es ist nicht das rote Tweed-Garn. Tja, und da wollte ich mal fragen, ob jemand von euch vielleicht mal Brooklyn Tweed in der Hand hatte und mir sagen kann, ob das Garn die 15 Euro pro 50 Gramm wert sind oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass man wirklich bloß für den Namen und für die Farbe zahlt, aber ich weiß nicht, ich habe noch keine richtige Meinung zu dem Garn. Allgemein ist es so, ich finde es schön und ich hätte es gern, ich finde es nur ein bisschen arg teuer. Und ich finde auch nicht wirklich einen Ersatz dafür. So, und ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht gelangweilt mit meinem Sermon über die Brooklyn Tweed und die Tweed-Garne. Aber ja, das ist der Strickgedanke, der mich gerade am meisten bewegt. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich wünsche euch viel Strickspaß mehr. Strickzeit, aber auch Strickspaß. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss!